gegen sich und jeden. Fanatiker wild und verwegen. Der Welt. Ihr Name wurde zum Synonym. Der Kampf ist wild, brutal, ungestüm. Sie haben ihr Ziel nie verraten. Ideologische Soldaten. Die Elite, der Elite, die Elite, der Elite, die Elite, der Elite. Für sie ging es stets nur nach vorn. Sie waren für den Kampf geboren. Rücksichtslos gegen sich und jeden. Fanatiker, wild und verwegen. Und jeden!